Der Abteilungsleiter für Afrika, Arabien und Lateinamerika beim Außenministerium der TVRK, Ho Yong-bok, und seine Begleitung besuchten jüngst die Republik Angola. Während des Besuchs stattete der Abteilungsleiter dem Staatssekretär des Ministeriums für Auswärtige Beziehungen, Stellvertreter des Ministers für Auswärtige Beziehungen Angolas, und dem Sekretär für Auswärtige Beziehungen, Mitglied des Politbüros des ZK der angolanischen Volksbefreiungsbewegung, einen Höflichkeitsbesuch ab und führte mit dem Abteilungsleiter für Asien und Ozeanien und dem Abteilungsleiter für bilaterale Beziehungen des Ministeriums für Auswärtige Beziehungen jeweils ein Gespräch. Es wurde vereinbart, den Verkehr der Delegationen auf verschiedenen Ebenen zwischen den beiden Ländern zu aktivieren, die Zusammenarbeit in Bereichen wie Gesundheitswesen, Bauwesen und Informationstechnik auszubauen und die Unterstützung und Zusammenarbeit in der internationalen Arena weiter zu verstärken.